In der TVRK wurden den Intellektuellen die staatlichen akademischen Titel und Grade verliehen. Auf der Verleihungsveranstaltung am 20. Juli wurde der Beschluss des staatlichen Verleihungskomitees für akademische Titel und Grade übermittelt. Danach wurden dem Vorsitzenden der Kim Il-sung-Universität, Un Jong-sop und den weiteren Titel des Akademiemitglieds, dem Vorsitzenden der Akademie der Medizinwissenschaften zusungen, Titel des korrespondierenden Akademiemitglieds und den weiteren vielen Intellektuellen die akademischen Titel und Grade wie Professor, Doktor, Vizeprofessor und Magister verliehen.